Kapitel 40. Aus sich selbst hat der Mensch nichts Gutes und er kann sich über nichts rühmen. Erstens, ich bin nichts, vermag nichts und darf nichts verlangen. Der Knecht. Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist des Menschen Sohn, dass du ihn besuchst? Psalm 8,5. Wodurch hat der Mensch verdient, dass du ihm deine Gnade schenkst? Herr, wie kann ich mich beklagen, wenn du mich verlässt? Oder was kann ich mit Recht einwenden, wenn du mir nicht gewährst, um was ich bitte? Dies kann ich in Wahrheit denken und sagen. Herr, ich bin nichts, ich kann nichts. Ich habe von mir aus nichts Gutes. Ich versage in allem. Und immer geht mein Sinnen auf das Nichts. Wenn ich von dir nicht gestützt und innerlich geformt werde, bin ich ganz lau und haltlos. Zweitens, in Gottes Kraft kann ich zur Beständigkeit und Ruhe kommen. Du aber, Herr, bist stets derselbe, Psalm 102,28, und bleibst immer und ewig gut, gerecht und heilig. Gut, gerecht und heilig wirkst und ordnest du alles in Weisheit. Ich hingegen neige mehr zum Rückschritt als zum Fortschritt und ändere meine Haltung immerfort. Denn 7 Zeiten wechseln über mir. Doch schnell wird es besser, wenn es dir gefällt, mir deine helfende Hand zu reichen. Du allein kannst mir ohne menschliche Stütze beispringen und mich in einem Maße stärken, dass sich mein Antlitz nicht mehr abkehrt, sondern dass mein Herz dir allein zugewandt ist und in dir ruht. Wenn ich es doch verstände, auf allen menschlichen Trost zu verzichten, um die Gabe der Andacht zu erlangen oder um dem starken Drang meiner Sehnsucht nach dir begegnen zu können. Denn niemand hat ein Wort des Trostes für mich. Dann könnte ich mit Recht auf deine Gnade hoffen und über das Geschenk einer neuen Tröstung jubeln. Drittens, auf Menschenlob habe ich keinen Anspruch und das Lob zu suchen ist Torheit. Dank sei dir, von dem alles Gute kommt, so oft es mir wohl ergeht. Ich aber bin vor dir eine Leere und ein Nichts, ein unbeständiger, schwacher Mensch. Wessen könnte ich mich rühmen? Oder weshalb verlange ich nach Ansehen? Vielleicht für das Nichts? Das wäre die größte Torheit. Wahrhaftig, die eitle Ehre ist eine schlimme Pest und eine Torheit ohnegleichen. Sie lenkt von der wahren Ehre ab und beraubt uns der Gnade des Himmels. Wenn der Mensch sich selbst gefällt, missfällt er dir. Wenn er nach Menschenlob giert, geht er der wahren Tugend verlustig. Wahre Ehre und heiliges Frohlocken ist es, sich in dir zu rühmen, nicht in sich selbst, sich deines Namens zu freuen, nicht an der eigenen Tugend und am geschöpflichen Gefallen zu finden, es sei denn zu deiner Ehre. Viertens. Gott kann sich rühmen wegen seiner Größe, ich nur wegen meiner Schwachheit. Dein Name sei gepriesen, nicht der meine. Dein Werk werde verherrlicht, nicht das meine. Gebenedeit sei dein heiliger Name, mir aber werde kein Menschenlob zuteil. Du bist mein Ruhm, du der Jubel meines Herzens. In dir will ich mich rühmen, in dir den ganzen Tag frohlocken. Mich selbst aber will ich höchstens meiner Schwäche wegen rühmen. 2. Korinther 12,5. Mögen die Juden Ehre voneinander suchen. Johannes 5,44. Ich suche den Ruhm, der allein von Gott kommt. Aller Menschen Ruhm, alle zeitliche Ehre, alle Hoheit der Welt ist, verglichen mit deiner ewigen Herrlichkeit, eitle Torheit. Meine Wahrheit, mein Erbarmen, mein Gott. Heilige Dreieinigkeit, dir allein sei Lob, Ehre, Macht und Ruhm durch die endlose Ewigkeit.